yes, yes, Jordans habt ihr Bodywack. UFO Oldschool, heute in Adidas, B-Boy-Style. Zieht's euch rein, ich bin gut drauf. Wenn der Beat läuft, macht den Loop laut und ich erschieß euch gleich. Was ist los mit dir? Jetzt mal ernsthaft. Ich hab schon mehr vergessen, als du gelernt hast. Mach nicht ein auf Redman, du kleiner Rap-Fan. Bleib zu Hause, vor deiner Webcam. Scheiß auf Puff Daddy's Hype, ich und Rocksteady geil. Du willst mit uns chillen, doch du passt hier nicht rein. Wenn ich schreibe, bekommst du Hund nicht klar. Kannst mich nicht biten, als wär ich unsichtbar. Ja, ich bin im Rap-Wahn. Hood Rich 2011, ich hab Talent, mach mich lustig und scheiß aufs Geld. Ist für euch im Studio. Wer kriegt hier den Groupie ho? Hufa, Hufa. Der sieht immer fresh aus und kann gut flow. Hufa, Hufa. Und wenn ihr down mit UFO seid, schreibt mit mir 361. Da bin ich wieder, als hätte ich mein Gras vergessen. Ich red nicht viel, ich lass lieber die Straße sprechen. Fang nicht an zu rappen, nenn mich Cool Keys. Willst du kämpfen, dann werd ich zu Bruce Lee. Ich bleib krasser in Sachen Technik und muss schnell Tracks machen, Hektik. Wenn du denkst, dass du voll cool bist, scheiß auf dich, ich feier nur die Oldschool-Hits. Ich bleib hart und bedroh die Städte. Wenn ich meine Strophen rappe, passt alles, mir fehlt nur die Bohnenkette. Schnall es, ich hör nicht auf, denn ich kann es. Also keine Hoffnung mehr für diese Toys. Ich bleib wie ich bin und meiner Schiene treu. Nordi by Nature und Beastie Boys. UFO, THCHR, guck wie es läuft. Wer ist für euch im Studio? UFO, wer kriegt hier den Groupie ho? UFO, wer sieht immer fresh aus und kann gut flow? Ich bleib fleißig, greif nach einem Stift und schreib richtig high. Meine Bitch baut ein, der Shit haut rein, dein Schnittlauch. Nein, lass sein oder ich brech deine Beine. Du rappst schlecht, keine Reime. Hast Pech, bleibst alleine. Deine Bitch kommt zu mir, denn sie will meine Scheine. Wenn du mich suchst, ich bin in der Booth. Mach die Kopfhörer laut und genieße den Loop. Ich krieg nie genug, werd von Zivis gesucht. Und deine Mama freut sich auf ihren Lieblingsbesuch. Scheiß heute auf Rick Ross, ich hör Chris Cross. Jump, jump, überall sind Cops. Ich muss los Richtung Hood und treff dich Bitch im Puff. Wer ist für euch im Studio?